So right now we're going to have Mary come up. Und jetzt kommt Mary. Mary was last 2 weeks ago she was in America. Vor 2 Wochen war sie in Amerika. In Kansas City. In Kansas City. At a prayer conference. Bei einem Gebetstreffen. With 25,000 young people. Mit 25,000 jungen Menschen. And she came back with some impressions and thoughts. Und sie hat einige Eindrücke gewonnen. So she's going to share them now. Die sie mit uns teilen möchte. Hi everybody. Hallo allerseits. Hi everybody watching live streaming. Hallo alle da draußen, die den Livestream schauen. Let's pray together. Beten wir gemeinsam. Father, we pray that you would speak to each one here today and each one listening. Herr, wir beten, dass du heute zu jedem von uns sprichst, der da ist oder der zuhört. And we pray for life change. Und wir beten für Lebensveränderung. That we don't just agree mentally, dass wir nicht nur einfach geistig zustimmen, but that the Holy Spirit would really produce a change in our lives, a change of lifestyle. Sondern dass der Heilige Geist einfach eine Veränderung in uns bewirkt, einen veränderten Lebensstil. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, first I want to say that God loves us. Zuerst möchte ich sagen, dass Gott uns liebt. God loves you. Gott liebt dich. He could not love you any more than he does right now. Er könnte dich gar nicht mehr lieben als jetzt in diesem Moment. And there's nothing you can do that would make him love you any less. Und es gibt nichts, was du machen kannst, damit er dich weniger liebt. But it is not a sentimental love. Aber es ist keine sentimentale Art von Liebe. It is a love born of sacrifice. Das ist eine Liebe, die aus einem Opfer herkommt. And the forgiveness that we receive every day so freely. Und die Vergebung, die uns jeden Tag geschenkt wird, cost him everything. Hat ihm alles gekostet. And God desires to share our joys and our sorrows. Und Gott wünscht sich so sehr, unsere Freuden und aber auch unseren Schmerz zu teilen. And he wants to be invited into every area of our lives. Er möchte eingeladen werden in jeden unserer Lebensbereiche. And he wants us to live out our potential. Er möchte auch, dass wir unser Potenzial ausleben. And he has given you a combination of abilities and talents that nobody else has. Er hat dir eine Kombination aus Fähigkeiten und Talenten gegeben, die sonst niemand hat. So turn to the person next to you. Also dreh dich zu der Person, die neben dir sitzt. And say, I have talents and abilities that you don't have. Und sag, ich habe Fähigkeiten und Talente, die du nicht hast. I have talents that you don't have, but I don't believe that. Okay, come back. And he has a plan and a destiny that only you can fulfill. Und er hat einen Plan und ein Schicksal für dich vorbereitet, das nur du erfüllen kannst. And he wants to make you everything that he's intended for you. Und er möchte, dass du zu dem wirst, was er für dich vorbereitet hat. And that you would use all of who you are. Und dass du auch alles von dir selbst dazu benutzt. Your talents, your abilities, your time, your energy. Deine Talente, deine Fähigkeiten, deine Energie, deine Zeit. But aber it's not for you. Es ist nicht für dich. It's for others. Es ist für andere. And it's for God. Und für Gott. It's not about you and me discovering ourselves. Es geht nicht darum, dass du oder ich uns selbst entdecken. Or about self-realization. Es geht nicht um Selbstreflexion oder sich Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung. It's about being a living sacrifice to him. Es geht darum, ein lebendiges Opfer für ihn zu sein. It's about building his kingdom and not ours. Es geht darum, sein Reich zu bauen und nicht unseres. So everything that you are is not for you. Also alles, was du bist, ist nicht für dich. It's for him and it's for others. Es ist für ihn und für andere. There was a man from Scotland. Es war ein Mann aus Schottland, who ran in the 1924 Olympics. Der 1924 in die Olympischen Spiele gelaufen ist. They were held in Paris. Sie haben in Paris stattgefunden. And he was born in China to missionary parents. Er ist der Sohn von Missionaren aus China gewesen. And he knew he was called to be a missionary to China. Und er hat gewusst, dass er Missionar werden sollte in China. But he went to boarding schools in England. Aber er ist ins Internat in Großbritannien gegangen. And while he was in Scotland, und während er in Schottland war, they realized that he was such an incredible runner, an incredible athlete. Da sind sie drauf gekommen, dass er ein wahnsinnig toller Sportler ist, ein Läufer. So he decides to run in the Olympics. Also hat er beschlossen, die Olympischen Spiele zu laufen. And this is the picture. His sister Jenny thinks that he's getting worldly. Und seine Schwester Jenny hat gedacht, er wird jetzt irgendwie weltlich. And she says to him, Eric, just running, running, running. It's all in your head now. What about China? Und sie hat zu ihm gesagt, Eric, ständig nur laufen, laufen, laufen. Du denkst nur über das Laufen nach. Was ist jetzt mit China? And so let's take a look at the clip. This is him running. I mean, this is not him, this is an actor, but you can take a look at the movie. Wir schauen uns jetzt ein Video an. Das ist nicht er, sondern ein Schauspieler, aber... So the reason that was so that was such a big deal was because he was slated to run in the 100 meter race. Warum das so wichtig war, weil er eigentlich für das 100 Meter Rennen vorgesehen war. And that was his strength. Das war seine Disziplin. He was a sprinter. Er war ein Sprinter eigentlich. But it was on Sunday the race and he wouldn't run on Sunday. Aber das Rennen hat am Sonntag stattgefunden. Am Sonntag wollte er nicht laufen. So he ran on another day and he ran not in his strength, the 400 meter. Also ist er an einem anderen Tag gelaufen und nicht in seiner Kerndisziplin. And he won the gold medal. Und er hat aber trotzdem gewonnen, die Goldmedaille. This is one of the best movies, I think. So you can rent it because it's awesome. Das ist einer der besten Filme, die ich kenne. Man kann sich den ausborgen. But this is this one line that I love in this film and it says... Es ist diese eine Zeile in dem Film, die ich sehr mag. God made me for a purpose. Gott hat mich für einen Zweck geschaffen. And that was China. Und das war China. But he also made me fast. Aber er hat mich auch schnell gemacht. And when I run, I feel his pleasure. Und wenn ich laufe, dann fühle ich, wie ich ihm gefalle. Each one of us can say that. Jeder von uns kann sowas sagen. God made me for a purpose. Gott hat mich für einen Zweck geschaffen. I would like to think that God made us for Austria. Ich denke gerne, dass Gott uns für Österreich gemacht hat. And that when we love people, und dass wenn wir Menschen lieben, we feel his pleasure. Dann fühlen wir, dass ihm das gefällt. What is that for you? Und was ist das für dich? Ask God and he will show you. Frag Gott und er wird es dir zeigen. God made me for this, Gott hat mich für das und das gemacht. But he also made me with a great voice. Aber er hat mich auch geschaffen mit einer guten Stimme. And when I sing, und wenn ich singe, I feel his pleasure. Dann fühle ich, wie ihm das gefällt. Or God has made me really technically savvy. Oder Gott hat mir wahnsinnige technische Kompetenz gegeben. And when I figure things out on the computer, und wenn ich herausfinde, wie Dinge am Computer that funktionieren, nobody else can figure out, das echt sonst keiner versteht, I feel his pleasure. Dann fühle ich, wie ihm das gefällt. Or maybe God has made me very practical. Vielleicht hat Gott mich auch sehr praktisch oder pragmatisch gemacht. And when I serve in the background, und wenn ich im Hintergrund irgendwo diene, I feel his pleasure. Dann fühle ich, wie ihm das gefällt. By the way, others should feel pleasure too when you do this. Übrigens sollte es anderen auch gefallen, wenn du etwas tust. And if not, und wenn nicht, then just do it privately at home unto the Lord. Dann solltest du es vielleicht auf zu Hause verlagern, privat zu Hause. So Eric went on to win the gold medal for Great Britain and he became Scotland's most famous athlete. Also Eric hat dann die Goldmedaille für Großbritannien gewonnen und er ist ein großer Sportler für Schottland geworden. And he received fame and honor and glory. Und er hat Ehre, Ruhm und Herrlichkeit bekommen. I want to tell you what happened to him afterwards. Aber ich möchte euch erzählen, was nachher mit ihm passiert ist. After the games, he went to China. Nach den Olympischen Spielen ist er wieder zurück nach China gegangen. And he stayed there until his death in 1945. Und er ist bis zu seinem Tod 1945 dort geblieben. And life in China got so dangerous because of the Japanese occupation. Und wegen der Belagerung durch die Japaner ist das Leben dort sehr gefährlich gewesen. That Britain advised all of its citizens to come home. dass Großbritannien alle Staatsbürger aufgefordert hat, nach Hause zu kommen. So Eric's wife and three children left China. Und deshalb ist Eric's Frau mit den drei Kindern aus China weggegangen. But Eric stayed. Aber Eric ist geblieben. And he stayed with the mission and he served the poor in the country. Und er ist mit diesem Dienst dort geblieben und hat den Armen geholfen. In 1943 he was placed in a prison camp. 1943 ist er in ein Gefangenenlager gekommen. 2 years later he died of a brain tumor. Und 2 Jahre später an einem Gehirntumor gestorben. Only 5 months before the end of the war. Nur 5 Monate bevor der Krieg zu Ende war. Jesus said in Matthew 25, if you are faithful in the small things, I will give you greater things. Jesus sagt in Matthäus 25, wenn du in den kleinen Dingen treu bist, dann gebe ich dir größere Dinge. And I like to think that the small thing that God entrusted him with was the Olympics. Und ich denke das gerne so, dass die kleine Sache, die Gott ihm gegeben hatte, die Olympischen Spiele waren. And the greater thing was China. Und die große Sache, das war China. And I think that's the way heaven thinks. Und das ist, glaube ich, die Art und Weise, wie der Himmel denkt. And as you know, I was at IHOP over the New Year. Und wie ihr vielleicht wisst, war ich bei der IHOP-Konferenz. And that doesn't stand for International House of Pancakes. It stands for International House of Prayer. Und das ist, das steht für International House of Prayer, also Gebetshaus, internationales Gebetshaus. I want to show you a few pictures. Ich möchte euch ein paar Bilder zeigen. So this is the prayer room. Das ist der Gebetsraum. Go back to the first one. This is where they have 24-hour, 7 days a week prayer and worship. Dort gibt's 24 Stunden, 7 Tage die Woche Gebet und Lobpreis. And that's where we went. I stayed a little bit longer with some of the people. They're back now from the trip. Und ich bin ein bisschen länger geblieben, auch mit ein paar anderen Leuten, die jetzt auch schon wieder da sind. Just to enjoy the prayer room. Um einfach das Gebetshaus zu genießen. And the second picture, that was the conference. Und das zweite Bild hier, das ist die Konferenz. And I was really blessed by the awesome worship. Und ich bin von dem Worship dort echt gesegnet worden. By the really fiery preaching. Durch die feurigen Predigten dort. And by their commitment and their zeal. Und durch ihre Hingabe. Und take it off now. Durch ihre Hingabe. But what blessed me the most was their humble attitude. Was mich aber am meisten gesegnet hat, war ihre demütige Einstellung. The ones who were on the stage, who were worshippers and intercessors, who were praying for things. Die auf der Bühne waren und die Lobpreis gemacht haben oder gebetet haben für andere. In their free time, they were ushers. Waren in ihrer Freizeit Saalordner. Yeah. So they would make sure everything was clean. Also die haben darauf geschaut, dass alles geputzt war, alles sauber war. And that everybody could find a seat. Dass jeder einen Platz finden konnte. And that just impressed me so much. Und das hat mich so beeindruckt. That they didn't think that, well, you know, I'm up here and I'm kind of famous. They all have CDs. Dass sie nicht gedacht haben, naja, ich stehe hier oben auf der Bühne, ich bin berühmt. Die haben alle CDs selbst. And that really exemplified the attitude, it's not about me. Und das hat mir wirklich demonstriert, es geht nicht um mich. It's about others. Es geht um andere. And I will do whatever it takes to build his kingdom. Und ich werde, egal was immer auch erforderlich ist, tun, um sein Reich zu bauen. One time someone borrowed our equipment from the church. They had an event. Einmal ist für eine Veranstaltung ein bisschen, sind Geräte von uns ausgeborgt worden. And then the person brought it back. Und die Person hat die Dinge zurückgebracht. And when I looked on the stage, I was amazed because everything was in perfect order. Und ich war total erstaunt, weil wie ich auf die Bühne geschaut habe, waren die Dinge alle völlig geordnet. Like everything was perfectly aligned. The mics, alles, the stands. Es war alles perfekt aufgestellt, die Mikrofone, die Mikrofonständer. And I thought, he should borrow our stuff more often. Und ich dachte, der sollte unser Zeug öfter. I've never seen our stage look so nice. Der sollte unser Zeug öfter ausborgen. Unsere Bühne hat noch nie so ordentlich ausgeschaut. And what I thought was, that is excellence. Und dann habe ich mir gedacht, das ist Exzellenz. But nobody saw it. Aber niemand hat das gesehen. Except that person and God. Außer dieser Person selbst und Gott. And that's what it means to be faithful in the small things. Und das ist es, was es bedeutet, in den kleinen Dingen treu zu sein. Where nobody sees. Die kleinen Dinge, die niemand sieht. But where your character is revealed. Aber wo dein Charakter zum Tragen kommt. And I want to give you a tip. Und ich möchte euch einen Tipp geben. If you are looking for a partner, wenn du nach einem Partner suchst, look for a servant. Such nach einem Diener. Not a star. Nicht einen, nach einem Superstar. Mm-hmm. Look for a servant. Such nach einem Diener. I married a servant. Ich habe einen Diener geheiratet. We live in an age of no commitment. Wir leben in einer Zeit, wo es wenig Verpflichtungen gibt gegenüber oder miteinander. Where people say, well, if I feel like it, I'll come. Wo die Menschen gerne sagen, naja, wenn ich mich danach fühle, dann komme ich. Or better yet, if you're spiritual, if I feel led, then I'll do it. Oder wenn du sehr spirituell bist, ja, wenn mich der Geist führt, dann komme ich. I am so glad that Jesus didn't think like that. Ich bin so froh, dass Jesus nicht so dachte. He didn't say, well, if I feel like going to the cross, I will. Er hat nicht gesagt, naja, wenn ich mich danach fühle, ans Kreuz zu gehen, dann mache ich es auch. His attitude was, I delight to do your will, O God. Seine Haltung war, ich erfreue mich daran, deinen Willen zu tun, Gott. But in his humanity he said, but if you could take this away from me, please do. Aber in seiner Menschlichkeit hat er gesagt, wenn du das wegnehmen könntest von mir, dann bitte nimm's weg. Yet not my will, but yours be done. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. And I want to challenge all of us, including myself. Und ich möchte uns alle herausfordern, auch mich selbst. To come against the spirit of this age. Uns gegen diesen Zeitgeist zu stellen. And to be so devoted to Jesus that when he tells us something, we obey. Und so nah an Gottes Herz dran zu sein, dass wenn er etwas sagt, dass wir gehorsam sind. And that we are faithful. Und dass wir treu sind. In Proverbs 26 it says, in Sprüche 20 heißt es, most men will proclaim his own goodness. Die meisten Menschen proklamieren ihre eigenen Stärken. But a faithful man who can find. Aber wo findet man einen treuen Menschen? I'm going to be really honest with you. Und ich möchte echt ehrlich sein mit euch. I just want to speak out of my heart. Ich möchte jetzt aus meinem Herzen heraus sprechen. We have worship nights once a month. Wir haben einmal im Monat Lobpreisnacht. And you, most of you really enjoy it. Und den meisten von euch gefällt das. But it is not right. Aber es ist nicht richtig. When a woman over 50 years old is setting up chairs by herself. Wenn eine über 50-jährige Frau alleine die Sessel aufstellen muss. And young people are walking by. Und die Jungen daran vorbeigehen. And they don't offer to help. Und ihr nicht anbieten, ihr zu helfen. Something is not right with that picture. Das, dieses Bild, irgendwas stimmt damit nicht. It can't be God's will. Das kann nicht Gottes Wille sein. When we ask for volunteers to help in the cellar, wenn wir Freiwillige suchen, die im Kellerprojekt mitarbeiten, that the person that comes the most, dass der Mensch, der am öftesten kommt, is in his middle 70s, in Mitte 70 ist. Look at this church, we're young people. Schaut euch diese Gemeinde an, wir sind alle jung. It can't be God's desire that we don't have enough Sunday school teachers. Es kann nicht Gottes Wunsch sein, dass wir zu wenig Sonntagsschullehrer haben. That sometimes they have to teach 3 times a month and they can only come to service once a month. Und manchmal müssen sie dreimal unterrichten und können nur einmal in den Gottesdienst kommen im Monat. And if it's not God's will, then I believe the change lies with us. Und wenn das nicht Gottes Wille ist, dann müssen wir etwas verändern. Brian Houston of Hillsong Church says this. Brian Houston von Hillsong sagt Folgendes. Everyone you need is in the house. Alle, die du brauchst, sind hier. In Sie the sind house. Im Haus. You don't have to go hire somebody from outside. Du musst nicht jemanden von außen anstellen. So if something is not getting done, also wenn etwas nicht passiert, nicht geschieht, then we're not listening. Dann hören wir nicht zu. Or if we're listening, we're not obeying. Oder wir hören zu, aber wir gehorchen nicht. Yes. Set good boundaries. Ja, setz gute Grenzen. But don't let your boundaries become walls of selfishness. Aber lass nicht zu, dass die Grenzen zu selbstgerechten Wänden werden. Egoistische Mauern werden. Zu selbstsüchtigen Mauern werden. So that you only do what you're good at and you only do what you like. Und zwar, dass du nur das tust, was dir gefällt und worin du gut bist. While I was away, I spoke to Rob on the phone. Während ich weg war, habe ich mit Rob telefoniert. And he told me with joy. Und hat mit Freuden erzählt. I cleaned the whole terrace. Ich habe die ganze Terrasse geputzt. Aufgeräumt. Aufgeräumt. Yeah. And it took me hours. Und es hat mich Stunden gekostet. But it looks so good now. Aber es schaut jetzt so toll aus. And I was a little bit sad because he did it by himself. Und ich war ein bisschen traurig, weil er es alleine gemacht hat. He was not sad, he was fine. Er war nicht traurig, ihm ging's gut. And then he said, and I fixed all the broken chairs and all the broken tables. Und ich habe alle kaputten Stühle und Tische repariert. Now you may say, well, he likes to do that. Und du sagst vielleicht, ja, das gefällt ihm. Er macht das gerne. But no, not really. Aber nein, eigentlich nicht. He does it because it has to be done. Er tut's, weil es getan werden muss. And he sees what it's going to be like at the end. Und er sieht das Ergebnis, wie es dann mal sein wird. And that's what he wants. Und das ist das, was er will. But nobody likes to do the hard work. Aber niemand mag das, die harte Arbeit zu machen. You just do it. Aber du tust es einfach. You just do it. Du tust es einfach. Jesus, for the joy set before him, he endured the cross. Jesus hat das Kreuz ausgehalten wegen der Freude, die ihm bevorstand. It doesn't say for the joy set before him, he enjoyed the cross. Es heißt nicht, dass er sich auf das Kreuz gefreut hat. He endured it. Er hat es ausgehalten. Because he saw the joy, he saw us as the result. Weil er das Ergebnis gesehen hat, die Freude uns zum Schluss. So find joy in doing something that no one else wants to do. Also finde Freude daran, etwas zu tun, was sonst niemand tun will. There is hidden joy there because it's completely selfless. Es liegt dort eine versteckte Freude drinnen, weil es völlig unegoistisch ist. Do what only you can do. Tu das, was nur du tun kannst. But also do what no one else wants to do. Aber tu auch das, was sonst niemand tun will. And God will give you joy. Und Gott wird dir Freude schenken. Because if you do something in secret, weil wenn du etwas im Verborgenen tust, unto the Lord, nur für den Herrn, he will reward you, dann wird openly. Er dich belohnen, offen. So that means, if you're a teenager, und das bedeutet, wenn du ein Teenager bist, help your mom fold the laundry, hilf deiner Mutter beim Wäsche zusammenlegen, clean your room, räum dein Zimmer auf. Nobody feels like doing that. Niemand möchte das gerne machen. You just do it. Aber tu es einfach. Why? Warum? Because you want to help your mother. You want to lighten the load for her. Weil du deiner Mutter helfen willst und weil du irgendwie ihre Last ein bisschen leichter machen möchtest. And so you reveal Christ. Und so zeigst du Christus. Eric Little was obedient to God. Eric Little war Gott gegenüber gehorsam. He was obedient to run in the Olympic Games. Er war gehorsam, die Olympischen Spiele zu laufen. Even though Christians said, Eric, that's worldly. What are you going after, worldly fame and glory? Auch wenn Christen zu ihm gesagt haben, das ist etwas Weltliches, warum läufst du weltlicher Ehre nach? And then he was obedient to go to China. Und dann war er gehorsam, nach China zurückzugehen. When the world would say, als die Welt gesagt hat, Eric, you have your whole career ahead of you. Eric, deine ganze Karriere liegt noch vor dir. Why do you want to waste away in a country that's not yours? Warum willst du das alles verschwenden in einem Land, das nicht mal deins ist? And in 2008, Chinese authorities revealed that Churchill made a deal with Japan back then to release Eric Little. Und 2008 haben die chinesischen Staatsbediensteten gezeigt, dass Churchill einen Deal mit Japan gemacht hat, Eric Little freizulassen. In a prisoner exchange. Und zwar in einem Gefangenentausch. But instead, he gave up his place to a pregnant woman. Aber er hat seinen Platz einer schwangeren Frau gegeben. And nobody knew it. Except in 2008, when it came out. Und niemand hat das gewusst. Erst 2008 ist das rausgekommen. His own family didn't know he did that. Seine ganze Familie hat nichts davon gewusst. 63 years later, it was found out. 63 Jahre später ist es endlich ans Licht gekommen. That's what it means to be faithful. Das ist es, was es bedeutet, treu zu sein. I'm going to close with this verse. It's Philippians 2. Und ich werde schließen mit einem Vers aus Philippa 2. It's from the Message. Und das ist aus der Message-Übersetzung, also eine freie Übersetzung oder freiere. Vers 1. If you have gotten anything at all out of following Christ, wenn du irgendetwas daraus gewonnen hast, Christus nachzufolgen, if his love has made any difference in your life, wenn seine Liebe irgendeinen Unterschied macht in deinem Leben, if being in a community of the Spirit means anything to you, wenn dir die Gemeinschaft mit dem Geist irgendetwas bedeutet. If you have a heart, wenn du ein Herz hast, if you care, wenn dir das etwas bedeutet, then do me a favor. Dann tu mir einen Gefallen. Agree with each other. Stimmt einander zu. Love each other. Liebt einander. Be deep-spirited friends. Hab tiefgründige Freundschaften. Don't push your way to the front. Dräng dich nicht in den Vordergrund. Don't sweet talk your way to the top. Und schmeichle. Don't tu nicht Süßholz raspeln, bis du ganz oben angekommen bist. Put yourself aside. Nimm dich selbst zurück. And help others get ahead. Und hilf anderen nach vorne zu kommen. Don't be obsessed with getting your own advantage. Sei nicht davon eingenommen, deine eigenen Vorteile zu entdecken. Forget yourselves long enough to lend a helping hand. Vergiss dich selbst so lange, um jemand anderem zu helfen. Think of yourselves the way Christ Jesus thought of himself. Denke so über dich, wie Jesus über dich gedacht hat. He had equal status with God, but didn't think so much of himself that he had to cling to the advantages of that status. Er war mit Gott gleichgestellt, aber er hat sich selbst nicht als höher erachtet. Er ist nicht an diesem Status geklebt. When the time came, he set aside the privileges of deity and took on the status of a slave. Als die Zeit kam, hat er die Privilegien des Gottseins beiseite gelegt und hat den Status eines Sklaven angenommen. And he became human. Und ist menschlich geworden. Having become human, he stayed human. Einmal menschlich geworden, ist er auch menschlich geblieben. It was an incredibly humbling process. Es war ein sehr demütigender Prozess. He didn't claim special privileges. Er hat nicht auf spezielle Privilegien gepocht. Instead, he lived a selfless, obedient life. Stattdessen hat er ein selbstloses, gehorsames Leben geführt. And then he died a selfless, obedient death. Und dann ist er einen selbstlosen, gehorsamen Tod gestorben. The worst kind of death, crucifixion. Den schlimmsten Tod, die Kreuzigung. Because of that, God lifted him high and honored him far above anyone or anything. Deshalb hat Gott ihn hoch erhoben und geehrt, über alles gehoben. So that every knee will bow and every tongue confess that he is the Lord. So dass jedes Knie sich beugen muss und every tongue confess that he jede Zunge bekennen muss, er ist Gott. To the glory of God the Father. Für die Ehre für Gott den Vater. Jeremiah 45:5 says. In Jeremia 45:5 heißt es. Do you seek great things for yourself? Suchst du große Dinge für dich selbst? Seek them not. Suche sie nicht. Seek to be faithful in the small things. Suche danach, in den kleinen Dingen treu zu sein. One more quote from Oswald Chambers. Ein Zitat von Oswald Chambers. It is inbred in us that we have to do exceptional things for God. Es liegt in uns drinnen, dass wir außergewöhnliche Dinge für Gott tun möchten. But we have not. Aber wir haben das nicht getan. Wir müssen das nicht. Aber wir müssen das nicht. We have to be exceptional in the ordinary things. Wir müssen außergewöhnlich sein in den alltäglichen Dingen. To be holy in the mean streets. Wir müssen heilig sein auf den alltäglichen Wegen. Among mean people. Inmitten alltäglicher Menschen. And this is not learned in 5 minutes. Und das kann man nicht in 5 Minuten lernen. Let's pray. Beten wir. Holy Spirit, we want you to shine your light into our hearts. Heiliger Geist, wir möchten, dass du dein Licht in unsere Herzen scheinst. And that you would convict us of our self-seeking, self-ambition. Und dass du uns überführst in allen Bereichen, wo wir egoistisch sind. Where we look out for ourselves instead of looking out for others. Wo wir eher auf uns selbst schauen, als auf andere zu achten. Where we have such strict boundaries that we don't help anyone. Wo wir so starke Mauern aufgezogen haben, dass wir anderen nicht helfen. There are so many holes that need to be filled. Es gibt so viele Löcher, die gefüllt werden müssen. And most of the people that are carrying the weight are over 50. Und die das meiste Gewicht tragen, sind über 50. And we do not want to be conformed to the spirit of this age. Und wir möchten nicht dem Zeitgeist gleichgestellt werden. But we want to be transformed by the renewing of our minds by your word. Wir möchten verändert werden durch dein Wort. And so Holy Spirit, come. Und so Heiliger Geist, komm. We give you permission to convict us and to show us. Wir geben dir die Erlaubnis, uns zu überführen und uns zu zeigen. And that when he has shown us, that we would obey. Und wenn du es uns gezeigt hast, dass wir gehorsam sind. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Okay, a few thoughts for the fast. Nun einige Gedanken zum Fasten. And we need to just speak this to ourselves throughout the week. Wir müssen es einfach während der Woche uns selbst zusprechen. For some of us who are experienced in fasting. Weil für einige von uns, die erfahren sind im Fasten, we know exactly what we're gonna do, wir wissen genau, was wir tun werden, which can be good or bad, was gut oder schlecht sein könnte, because, this is not a natural fast, weil das ist kein natürliches Fasten. Though, the natural side is very important, so, obwohl die natürliche Seite sehr wichtig ist, it's a spiritual fast, geht es doch um ein geistliches Fasten. For some who are experienced, für einige, die erfahren sind, you may be too experienced, vielleicht zu erfahren im Fasten, in natural fasting, im natürlichen Fasten. And so your first thought is, oh great, I'm going to lose weight, I'm going to be healthy again. Deswegen ist vielleicht euer erster Gedanke, wunderbar, ich werde Gewicht verlieren und ich werde wieder gesund sein. And you automatically block out the spiritual side. Und er schiebt die geistliche Seite automatisch beiseite. And then there's some people who are so spiritual that they're not practical. Und dann gibt es vielleicht Leute, die so geistlich sind, dass sie nicht praktisch denken. You have to read about fasting. You have to know what you're doing. Ihr müsst einfach über Fasten lesen und wissen, was ihr tut. If don't fast if you're too young. Fastet nicht, wenn ihr zu jung seid. Ask your parents if you can fast. Fragt eure Eltern, ob ihr fasten könnt. Don't fast if you're too old. Und fastet auch nicht, wenn ihr zu alt seid. Don't fast if you're sick. Oder krank. And don't fast if you're pregnant. Oder schwanger. You have to really be coached. Ihr müsst da wirklich geleitet werden. In 1996 I fasted for 4 weeks. 1996 habe ich 4 Wochen lang gefastet. For this building. Wegen dieses Gebäudes. Because we had a lot of blockage. Weil wir eine Menge Behinderungen hatten. The owner was not cooperating. Der Eigentümer war nicht kooperativ. The price was too high. Der Preis war zu hoch. I sat with the realtor. Und ich habe mit dem Vermieter mich zusammengesetzt und gesagt, I represent a community of people, schau, ich repräsentiere eine Gruppe von Leuten, who are praying for a miracle, die für ein Wunder beten. And nothing on this table is a miracle. Und nichts hier an dem Tisch, das deutet and auf ein Wunder hin. He said, look, I could rent this building out tomorrow. Und er sagte, schau, ich könnte dieses Gebäude morgen vermieten. I said, then go ahead. Dann sagte ich, na dann mach's. I said, but if God wants us to have that building, aber ich sagte auch, wenn Gott haben will, dass wir dieses Gebäude bekommen, you won't be able to rent it. Dann wirst du nicht in der Lage sein, es auszumieten. 2 years later, 2 Jahre später, the realtor called us, rief unser Vermieter an and said, und let's sagte, make a deal. Lass uns ein Geschäft machen. I said, okay. Sagte, okay. We want to see a miracle. Wir möchten ein Wunder sehen. There was a miracle. Und da gab's ein they Wunder. They threw all kinds of stuff into the deal. Die haben also alles, was ihnen möglich war, so eingebracht in dieses Business. And all, they threw a lot in. It was neue Fenster great. Und so weiter. Es war einfach and großartig. Then we began to rent the building. Und dann haben wir begonnen, das Gebäude zu mieten. 7 years later we bought the building. Und 7 Jahre später haben wir es dann gekauft. But in that fast, I was being coached by Hilke. In diesem Fasten wurde ich von Hilke gecoacht. Who had fasted a lot. Die schon eine Menge gefastet and by the hat. Way, how many people here have fasted more than a month at a time? Anybody? Wie viele Leute hier haben schon länger als einen Monat gefastet? And you have experience. Okay, you see those hands. You may want to talk to those people after. Vielleicht kann ich zu diesen Leuten nachher sprechen. Hilke had done long fasts. Hilke hat lange Fastenzeiten and so eingehalten. She was coaching me. Und so hat sie mich dann and auch angeleitet. Another thing was, I only fasted one day at a time. Ich habe da nur immer einen Tag nur von Zeit zu Zeit gefastet. Ich habe mir nie gedacht, vier Wochen lang fasten zu können. Ich habe gesagt, na, vielleicht noch einen Tag. Ich habe damals nur Flüssigkeit zu mir genommen. Und Hilke hat gesagt, schau, so mach es. 8 o'clock in the morning, have breakfast. Um 8 Uhr in der Früh, dann nimm dein Frühstück zu dir. That's a cup of tea. Eine Tasse Tee. And at 12 o'clock noon, have lunch. Um 12 Uhr ist Mittag. And that's clear soup. Das ist eine klare Suppe. Nothing in it. Nichts drinnen. And then at 6 o'clock, have dinner. Um 6 Uhr Abend ist zu Abend. And that's a clear soup with nothing in it. Wieder eine klare Suppe mit nichts drinnen. And so I would look forward to my breakfast. Also habe ich mich mich gefreut auf mein Frühstück. And I ate the tea with a löffel, with a, ich habe den Tee mit einem Löffel gegessen. And then she said, when you have lunch, you eat it very slowly. That's your lunch. Und Hilke sagte, wenn du Mittag isst, dann ganz langsam. Very slowly eat your dinner. Und auch am Abend sehr langsam. And it helped me to think. It just helped me a lot emotionally and. Es half mir eine Menge emotional. And I just went day by day. I just think, okay, maybe on today. Nah, I'll go another day. So bin ich von Tag zu Tag fortgeschritten und habe mir gedacht, naja, vielleicht geht noch ein Tag. Don't let yourself get psyched out. Also lasst euch psychisch nicht aussaugen. Have to fast for 3 weeks. So indem ihr euch denkt, ihr müsst 3 Wochen lang fasten. You can fast one day a week for 3 weeks. Aber ihr könnt einen Tag 3 Wochen lang fasten. The most important thing is to be led by the Holy Spirit. Das Wichtigste ist, dass ihr euch vom Heiligen Geist leiten lasst. So that it fits you. So dass es zu euch passt. Maybe this first week is just going to be a disaster for you. Vielleicht wird die erste Woche ein Desaster. Maybe you're going to be so hungry. Every time you try not to eat. Seid ihr so hungrig, dass jedes Mal, wenn ihr versucht, nicht zu essen. And that's okay. You just say, Lord. Okay. Ihr sagt einfach, Herr. Thank you for showing me that I cannot do this. Danke, dass du mir aufzeigst, dass ich das nicht kann. The second week, let's start again. Lass mich in der zweiten Woche nochmal starten. And let it get a little better. Und lass es dann etwas besser laufen. Don't try to be Superman. Versuche nicht Superman zu this sein. This is an experience of God's grace. Das ist eine Erfahrung von Gottes Gnade. So here's my definition. Also hier ist meine Definition. This fast is an exercise. Dieses Fasten ist eine Übung. Of dependency on God's grace. Um von Gottes Gnade abhängig zu sein. An exercise of dependency on God's grace. Eine Übung des Abhängigseins von Gottes Gnade. This is not like the world religions fast. Es ist nicht so wie die Weltreligionen fasten. We have Jesus. Wir haben Jesus. And he is pouring his grace upon us. Und er schüttet seine Gnade über uns aus. Both to will and to do of his good pleasure. Dass wir tun können und also das Wollen und das Vollbringen zu seiner Freude. Right. He is working in us. Er arbeitet in uns. We are not doing this. Wir machen das nicht selbst. And it's for 2 reasons. Es gibt 2 Gründe, warum das so sein soll. It's an exercise of dependency on his grace. Es ist zum einen eine Übung der Abhängigkeit von seiner Gnade. First of all, to fast itself. Erstens, einfach um des Fastens wegen. He would help me to fast, to dass er mir helfen würde, das Fasten to durchzuhalten. Do what I don't like to do, und das zu tun, was ich nicht tun mag. What I don't think I can do. Und wo ich darüber denke, dass ich es gar nicht kann. So first I've got to receive his grace to actually do the fast. Also zuerst muss ich seine Gnade empfangen, um dieses Fasten überhaupt tun zu können. And then number 2, und dann zweitens, to experience fresh breakthroughs. Und zweitens, um neue Durchbrüche zu erfahren. In my heart, in meinem Herzen. In my soul, in meiner Seele. In my mind, in meinem Gedanken. In my body, und in meinem Körper. In my heart, im Herzen. That is why I do what I do. Das ist, warum ich es tue, was ich tue. Remember last week we talked about doing things in vain? Erinnert euch, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, was es bedeutet, Dinge vergeblich zu and tun. How the Apostle Paul went to Jerusalem. Und der Apostel Paulus, der ging nach Jerusalem. He presented what he was preaching to the other disciples. Er hat den anderen Jüngern vorgelegt, was er predigt. And he said, I want you to look at what I'm doing because I don't want to run in vain. Und er sagte, ich möchte gerne haben, dass ihr schaut, was ich mache, denn ich möchte nicht vergeblich laufen. So, first, God wants to have breakthroughs in my heart. Also zuerst möchte Gott haben, dass ich Durchbrüche in meinem Herzen habe. Why am I doing what I do? Warum tue ich, was ich tue? Number two, in my soul, in my feelings. Zweitens, in meinen Gefühlen, in meiner Seele. Why do I feel what I feel? Warum fühle ich, was ich fühle? Number three, in my mind. Drittens, in meinen Gedanken. Why do I think what I think? Was denke ich, was ich denke? And number four, warum in my body. Und viertens, in meinem Körper. Why do I do what I do? Warum tue ich, was ich tue? A lot of the things that we do, eine Menge der Dinge, die wir tun, are because we are being energized by another kingdom. Geschehen deshalb, weil wir von einem anderen Königreich beeinflusst sind. And we have strongholds. Wir haben Rückhalte. That we think, Festungen. That we think are part of us. Wo wir denken, sie sind Teil von uns. But they're not. Aber sie sind es nicht. We have a problem with jealousy. Wir haben ein Problem mit Eifersucht. It's been there for years. Und das war schon Jahre da. We've accepted it. Wir haben es akzeptiert. And we have compromised with it. Und wir haben Kompromisse damit geschlossen. But a fast could loosen that. Aber ein Fasten kann das freisetzen. And you could see that, you know what, I don't have to be jealous. Und ihr werdet sehen, dass es bedeutet, ich muss nicht eifersüchtig sein. All of us have issues. Alle haben wir irgendwelche Dinge, that can be loosened, die befreit werden können. It's kind of like a fast is kind of like a colonoscopy. Ein Fasten ist so wie eine Koloskopie, yeah, eine you Darmspiegelung. Know, there's things inside that you don't see. Es gibt Dinge in dir, die du nicht siehst. That could be loosened, die befreit werden können. That are causing blockage, die Blockaden verursachen. And you just don't see them. Du siehst sie einfach you nicht. You never will see them. Wirst sie auch nie sehen. Unless someone else sees them for you. Bis sie jemand für dich sieht. And that's the Holy Spirit can reveal these things to us. Und dass der Heilige Geist dir diese Dinge aufdecken kann vor uns. We will never see them. Wir werden sie nie sehen. Okay, so here's a couple tips. Einige Tipps. Don't fast without reading up about it. Also faste nicht ohne vorher dich darüber informiert zu haben, gelesen zu for haben. For example, I remember fasting 25 years ago. Ich erinnere mich an Fasten vor 25 Jahren. I didn't read up about it. Ich habe davor nicht darüber gelesen. And I just kept drinking juice and juice. Und habe einfach nur Juice getrunken, jede Menge. With so much sugar in the juice. Mit so viel Zucker im Juice. All that juice is so healthy. Alles habe ich mir gedacht, ist ja so gesund. And my kidneys were hurting. They were like exploding. Meine Nieren haben mir wehgetan, so als ob sie explodieren würden. Someone said, you're drinking so much juice, it's all sugar. Und jemand hat gesagt, du trinkst ja so viel Säfte und da ist so viel Zucker drinnen. Read up about it. Also lest und informiert euch. You could hurt yourself. You can hurt yourself. Ihr könnt euch sonst selbst Schaden zufügen. We can fast in a variety of ways. Wir können auf verschiedenste Art und Weise fasten. You can just leave the meat out. Ihr könnt einfach die Mahlzeiten auslassen. Das Fleisch auslassen. Yeah, you can leave out your wine and beer, whatever your alcohol. Ihr könnt auf Wein und Bier verzichten, was auch immer. You can leave out desserts. Oder Nachspeisen weglassen. Now, if you're working a job where someone can get hurt. Also wenn ihr irgendwo arbeitet, wo jemand verletzt werden kann. Really need to concentrate. Und ihr euch wirklich konzentrieren müsst. You can just minimize what you're eating. Dann reduziert, was ihr esst. Or you can skip your breakfast. Oder einfach das Frühstück auslassen. Eat breakfast, skip lunch. Aber oder doch frühstücken, aber Mittagessen auslassen. Just leave the meat out, whatever. Oder you das decide. Fleisch weglassen, you wie have, auch immer. The whole point is pray about it, ask God to help you. Die ganze Sache geht darum, betet zu Gott und fragt ihn, dass er euch hilft. Let the first week be an experiment. Lass die erste Woche einfach ein Experiment try sein. Different things, talk to people. Versuch verschiedene Dinge aus und sprich mit Leuten. The second week be an experiment as well. Lass auch die zweite Woche noch ein Experiment sein. And finish strong in the third week. Und schließ in der dritten Woche stark ab. Okay, don't fast in the flesh. Faste nicht im Fleisch. That's don't fast to realize yourself. Also faste nicht, um dich selbst sozusagen zu erkennen. This is all about realizing God. Es geht darum, Gott zu erkennen. Like I said, I don't like fasting. I don't like the thought of it. So wie ich mag den Gedanken des Fastens gar nicht. I didn't like when Mary said, hey, let's fast in January. Und ich mochte nicht, als Mary gesagt hat, lass uns doch im Jänner fasten. The first thought was, ugh. Der erste Gedanke war, oh, God, another one of those? Ah, oh, no, no. Nein. It just took me a whole week to say, God, help me, help me. I don't like fasting. Ich habe eine ganze Woche benötigt, weil ich einfach nicht fasten wollte, um zu sagen, Gott, hilf mir. But Hebrews chapter 12, verse 2. Hebräer 12, Vers 2. Jesus, for the joy that was set before him. Jesus, um der Freude willen, die vor ihm gesetzt war. He endured the cross. Er duldete das Kreuz. And there's joy that's set before us. Da ist also Freude, die vor uns hingesetzt, hingelegt ist. Think of the breakthroughs that could happen this year. Denke an die Durchbrüche, die dieses Jahr stattfinden könnten. That someone ends up coming to the church and really helps us finance the basement. Letztlich kommt vielleicht jemand zur Gemeinde und hilft uns wirklich, den Keller zu finanzieren. The basement is pretty, pretty expensive. Weil das ist ziemlich teuer. And breakthroughs in the family. Und Durchbrüche in der Familie. And in the job and all kinds of things. Und im Beruf und in verschiedenen Bereichen des Lebens. And so we are exercising dependency. Also so üben wir uns in der Abhängigkeit. Now listen to this verse. It's so interesting. Hört euch mal diesen Vers an. Es ist so interessant. Jesus said, when you fast. Jesus sagte, wenn ihr fastet. He says first, beware of practicing your righteousness before men. Also seid vorsichtig, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor Menschen raushängen lasst. Otherwise, you have no reward from your Father. Andernfalls habt ihr keine Belohnung von eurem Vater. Matthew chapter 6, verse 1. Matthäus 6, Vers 1. And then he skips down to verse 17. Und dann Vers 17. When you fast, wenn du aber fastest, anoint your head. Dann salbe dein Haupt. Wash your face. Wasche dein Gesicht. So that your fasting will not be noticed by men. Damit du nicht vor den Menschen als ein Fastender erscheinst. But by your Father, sondern vor deinem Vater. Who will see you in secret, der im Verborgenen ist oder dich im Verborgenen and sieht. And will reward you. Und es dir belohnen wird. God wants to reward us with blessing. Gott möchte uns mit Segen belohnen. He wants to pour blessing upon us that he cannot now. Er möchte Segen über uns ausschütten, was er jetzt nicht kann. Because we wouldn't see it as from him. Weil wir es gar nicht als von ihm kommen sehen würden. We are not ready. Wir sind nicht bereit to receive it. Es zu empfangen. We're not ready in our heart. Wir sind in unserem Herzen nicht vorbereitet, in our feelings, in unseren Gefühlen, in our mind, in unseren Gedanken. We're not ready. Wir sind einfach nicht bereit. And the fast prepares us. Aber das Fasten bereitet uns darauf vor. God, and this is James chapter 4 verse 6. Jakobus 4 Vers 6. God gives more grace to the humble. Gott gibt den Demütigen mehr Gnade. Humility means dependency. Demut bedeutet Abhängigkeit. God gives more grace to those who are dependent on him. Gott gibt jenen mehr Gnade, die sich von ihm abhängig machen. And the fast itself is an exercise of dependency. Und das Fasten selbst ist eine Übung des Abhängigseins. God, I don't like to do this and I don't think I can do this. Gott, ich mag das nicht und ich glaube auch nicht, dass ich das kann. Help me just to fast. Aber hilf mir einfach zu fasten. And when you bless me in that, und wenn du mich dann segnest, then I will realize, dann werde ich erkennen, how much more is coming. Wie viel mehr kommen wird. How much more you want to do in unseen areas of my life. Wie viel mehr du in unerkannten Gebieten meines Lebens tun möchtest. Don't get psyched out. Also lass dich nicht aussaugen psychisch. Don't look at 3 weeks. Just look at the next meal, the next day. Schau nicht auf die nächsten 3 Wochen, sondern einfach nur auf die nächste Mahlzeit, auf den nächsten Tag. Don't fast to gain acceptance. Faste nicht. To gain acceptance. Also Anerkennung zu bekommen. From God or from people. Von Gott oder von den Leuten. Don't fast to prove something to God. Faste nicht, um Gott etwas zu beweisen. Or to people. Oder Menschen. Or yourself. Oder dir selbst. I can do this. Ah, ich kann das schon tun. No, that's nein, wrong. Das ist nicht don't falsch. Fast. Okay, don't fast because you have to. Faste nicht, weil du es tun musst. Fast because you want to. Faste, weil du es willst. Just in closing. Einfach zum Abschluss. Be led by the Holy Spirit. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. That's the whole point. Talk to God. Das ist der ganze Punkt. Sprich einfach mit Gott. How shall I do this? Wie soll ich es tun? Number two, be reasonable. Zweitens, sei vernünftig. If you're working, wenn du hart arbeitest, and you need energy, und Energie brauchst, you need to concentrate, und dich konzentrieren musst, be reasonable in how you fast. Dann sei vernünftig, indem du fastest. If you're on the operating table, wenn du auf dem beim Operationstisch cutting stehst, people open, und Leute aufschneidest, and then you're dizzy and you think, und dann bist du so dämmerig. I'm really sorry, but we're fasting at the church. Tut mir leid, aber wir fasten gerade in der Gemeinde. Like, I'm having a hard time concentrating. Es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren. Don't do that. Be reasonable. Mach das nicht, sei vernünftig. So be led by the Holy Spirit. Also sei beim Heiligen Geist geleitet. Be reasonable. Sei vernünftig. And be careful. Und vorsichtig. Because the devil will come at you at some point. Weil der Teufel wird dich zu fangen versuchen when irgendwann. Jesus fasted, als Jesus fastete, the devil came after him. Da ging der Teufel auch hinter ihm. But actually Jesus went after the devil. Actually, Jesus went after the devil. Aber eigentlich war Jesus hinter dem Teufel her. He went after him. Ja, ging hinter ihm her. So, let's have a great time. Also lasst uns eine tolle Zeit haben. And recognize your own capacity. Und erkennt eure eigenen Fähigkeiten. Don't compare yourself with anybody. Vergleicht euch mit niemandem. Do it in secrecy. Mach es im Geheimen. I mean, we all know we're doing it, but how you do it. Just do it. Wir wissen alle, dass wir es tun werden, aber wie wir es machen, das lasst unsere Privatsache sein. We will all share in the reward together. Und wir werden dann alle den Austausch miteinander haben. In the church and in our private lives. In der Gemeinde und im privaten Leben. And we have every day this week. Wir haben jeden Tag in dieser Woche für 3 Wochen. For 3 weeks we have a prayer meeting here at the church. Ein Gebetstreffen hier in der Gemeinde. At 6:30 to 7:30. Von 18:30 bis 19:30. Monday through Friday. In the evening. 18:30 bis 19:30 Montag bis Freitag. If you come late, the parking is horrendous. You cannot find a parking. Wenn ihr zu spät kommt, gibt's Parkprobleme, weil es ist ganz schwierig, einen Parkplatz zu finden. 6:30. Also deswegen solltet ihr um 18:30 da sein. 6:15, there's still parking somewhere you can find. So um 6 Uhr, 6:15, da gibt's noch einzelne Parkplätze. Okay, and what else? That's it. Any information, if you need some information about fasting at the info center. Wenn ihr Informationen über Fasten benötigt, dann bitte geht zum Info Center. Let's just have a supernatural time. Lasst uns einfach eine übernatürliche Zeit haben. Let's walk on water, you know. Let's walk on water. Lasst uns auf Wasser gehen, am right? Wasser gehen. Let it be supernatural. Lass es einfach übernatürlich let, sein. Let the Lord give you wings as eagles. Lasst den Herrn dir Flügel wie einem Adler geben. And experience his grace to do something that you don't like to do and don't really want to do. Und erfahre seine Gnade in Dingen, die du eigentlich nicht tun magst und die du gar nicht kannst. But God will greatly reward us. Aber Gott wird dich dafür großartig belohnen. For drawing near to him. Amen. Indem okay. du darin einstimmst. Amen. Okay, Father in heaven, thank you for this morning. Vater im Himmel, danke für diesen Morgen. For the words we heard from Mary. Für die Worte, die wir von Mary gehört haben. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier. You've never received Jesus in your life. Und du hast Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen. Jesus is alive. Aber wisse, Jesus lebt. And he works inside of us. Und er arbeitet in uns. This is Christianity. Das ist Christenheit. In its purest form. In der reinsten Form. If you've never had an encounter with him, wenn du noch nie eine Begegnung mit ihm hattest, he is here today, er ist heute da, in spirit, im Geist, he knows you, he loves you, er kennt dich und er liebt dich, he would like to und er introduce würde himself to you, sich dir gerne vorstellen, through a simple prayer, einfach durch ein einfaches Gebet. Pray with me this prayer. Bete mit mir dieses Gebet. Dear Father, lieber Vater, or let's say, God in heaven. Vater im Himmel. No, God in heaven. Gott im Himmel. I want to know you. Ich möchte dich gerne kennenlernen. I want to know Jesus. Ich möchte gerne Jesus kennen. Forgive me. Vergib mir. Of all the wrong I've done. All die falschen Dinge, die ich getan habe. And come into my life. Und komm in mein Leben. Open my eyes. Öffne meine Augen and open my heart. Und öffne mein Herz. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, if just to close, if there's anyone here, like Dr. Ralph is here and Hilke is here, can you just stand for a moment? People who have fasted for a while. Hilke ist da und Dr. Ralph Hemmel. Is there anyone else that has experience in long fasts? Gibt es jemanden, der Erfahrung hat im längerfristigen right. Fasten? You could. Are you available to have someone just ask you questions afterwards? Bist du bereit, okay. dass jemand, Hilke, dass right? du Fragen von jemandem nachher Can beantwortest? Can you stand one more time, yes. Hilke? Hilke, kannst du bitte nochmal aufstehen? Das ist Hilke, Dr. das Ralph. Ist Ralf, okay. Dr. Ralf. Else? Is there anyone else? Okay. Noch jemand? Okay. And Thomas. Ja, und Thomas kann auch seine Erfahrungen einbringen. Okay, so Father, thank you in Jesus' name. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay.